Das hatten wohl selbst die Kandidaten und Wahlkampfhelfer von Hamas nicht erwartet. Sie waren mit großem Eifer losgezogen, um die Kandidaten ihrer Bewegung ins neue palästinensische Parlament zu bringen. Dass diese dann aber die absolute Mehrheit erringen und die nächste Regierung bilden würden, dürfte das Vorstellungsvermögen selbst der fantasiereichsten Hamas-Sympathisanten überstiegen haben. Vor den Wahlen hatte allerdings bereits festgestanden, dass Hamas ein ernsthafter Konkurrent für die Fatah geworden war und dass sie möglicherweise auch ins künftige palästinensische Kabinett einziehen würde. Allerdings, wie man meinte, unter Führung der Fatah und nicht als alleinige Regierungspartei oder als Seniorpartner einer Koalition mit Fatah. Sprecher der Hamas haben inzwischen angedeutet, dass sie zu solch einer Koalition bereit sein könnten. Auch das ein Eingeständnis, dass sie von ihrem Erfolg vielleicht selbst am meisten überrascht wurden. Die bisherige Regierung und Fatah-Führung hat allerdings das Heft des Handelns allein in die Hände der Hamas gelegt. Am Vormittag kündigte Ministerpräsident Ahmed Kurey seinen Rücktritt an. Er habe dem Präsidenten sein Rücktrittsschreiben übersandt. Wenn die Hamas tatsächlich die Mehrheit gewonnen habe, so Kurey weiter, solle sie auch die Regierung bilden. Vor 10 Jahren noch hatte sich Hamas bei den ersten Parlamentswahlen geweigert anzutreten, weil es einen politischen Prozess ablehnte, der doch, so ihre Auffassung, nichts anderes ist als ein Friedensprozess, an dessen Ende eine Friedensregelung mit Israel stehen müsste. Dass Hamas diesmal bereit war anzutreten, ist freilich nicht auf eine grundlegende ideologische Veränderung der Organisation zurückzuführen, sondern hat in erster Linie innerpalästinensische Gründe. Grundsätzlich lehnt Hamas weiterhin das Existenzrecht Israels ab. Sie hat aber erkannt, dass die Stimmung in der palästinensischen Öffentlichkeit günstig war für einen Machtwechsel. Für die Palästinenser ist die bisherige Führungskraft Fatah an einem Scheidepunkt angelangt. Sie ist berechtigten Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Zudem ist es ihr nicht gelungen, den 1993 in Oslo begonnenen Friedensprozess mit Israel zu einem Erfolg zu führen. Die Hoffnungen, eine weiterreichende Autonomie oder gar eine palästinensische Unabhängigkeit, also einen Palästinenserstaat zu erlangen, trogen. Heute leben die Palästinenser in noch erbärmlicheren Verhältnissen als zuvor. Zu guter Letzt haben die Intifada seit Herbst 2000 und die unerbittliche Antwort der Israelis auf diesen Aufstand die Entwicklungen in der Westbank und im Gazastreifen um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurückgeworfen. Für diese Entwicklung ist die Fatah-Führung unter Mahmoud Abbas und davor unter Yasser Arafat natürlich nur bedingt verantwortlich. Israel hat sehr viel dazu beigetragen, indem es erst Arafat und dann auch Abbas isoliert hat und mit beiden nicht kooperierte, um den Friedensprozess zu einem spürbaren Erfolg zu führen. Dies führte dann zu zahllosen Selbstmordanschlägen in Israel, was die Position Israels immer mehr verhärtete. Es dürfte diese Ausweg- und Perspektivlosigkeit der Palästinenser sein, die in erster Linie zum Erfolg von Hamas geführt hat. Dies war für die Wähler wohl wichtiger als die weiterhin gültige Ablehnung des Existenzrechts Israels und des Friedensprozesses oder die lange Kette von Terroranschlägen. Schon vor den Oslo-Verträgen war Hamas zum Beispiel im Gazastreifen sehr stark gewesen. Mit der Unterzeichnung der Verträge und der damals entstandenen neuen Hoffnung verlor die Hamas zahlreiche Anhänger. Die PLO, vor allem die Fatah von Yasser Arafat, beherrschte die Szene. Die Mehrheit der Palästinenser hatte das Signal von Oslo verstanden. Der Traum eines Staates Palästina an der Stelle Israels wird weder durch Gewalt noch durch Verhandlungen zu verwirklichen sein. Ein palästinensischer Staat neben Israel hingegen wurde plötzlich zu einer realen Möglichkeit. Hamas widersetzte sich dieser Erkenntnis und lehnte Oslo ab. Die Harakat al-Mukawama al-Islamiyah, islamische Widerstandsbewegung, so der offizielle Name von Hamas, war erst wenige Jahre zuvor bekannt geworden, als sie 1987 begann, im Gazastreifen und in der Westbank plötzlich als Nukleus einer politischen Macht anzutreten. Hier hatten sich Mitglieder und Anhänger der Moslembruderschaft zusammengeschlossen, die in den besetzten Gebieten auf sozialem und humanitärem Gebiet aktiv waren und sich bei der Bevölkerung damit einen guten Ruf erworben hatten. Während die Palästinenser auch in den besetzten Gebieten offiziell immer darauf verwiesen, dass die PLO in Tunis ihre politische Führung sei, waren es diese religiösen Aktivisten, die den Menschen vor Ort halfen. Die konservativ-islamisch orientierte Gruppe geriet damit in eine gewisse Konkurrenz zur weltlichen PLO, Den Israelis war das gerade recht. Sie suchten seit langem nach einer Alternative für den Alleinvertretungsanspruch der, damals von ihnen noch als Terroristen bezeichneten, Organisation Yasser Arafats. Dankbar unterstützte Jerusalem zunächst die Formierung von Hamas, ohne zu ahnen, was sich da in Bewegung setzte. Jahre zuvor hatte man schon einmal einen Versuch gemacht, eine PLO-Alternative zu finden und war damit kläglich gescheitert. In der Westbank wurden sogenannte Dorfligen gegründet, deren Vertreter sich jedoch in den meisten Fällen als korrupt erwiesen und von der Bevölkerung nicht angenommen wurden. Im Fall der Hamas geschah aber eher das Gegenteil. Statt ein gemäßigtes Pendant zur PLO darzustellen, entwickelte sich die Organisation zu einer radikalen Alternative und zu einer Gefahr. Besonders, nachdem sich Israel und die PLO zumindest grundsätzlich auf einen Friedensprozess geeinigt hatten. Als im Herbst 1987 die erste Intifada ausbrach, stand dieser Palästinenseraufstand zunächst unter Leitung der nationalen Führung einer Gruppe von Palästinensern aus den besetzten Gebieten, die sich aber zur PLO bekannten und dieser rasch die Führerschaft überließen. Hamas ergriff daraufhin auch die Initiative und rief ihren eigenen Aufstand aus. Mit eigenen Streiktagen, vor allem aber mit eigenen Anschlägen, versuchte Hamas, die nationale Führung der PLO auszustechen und die Führungsrolle zu übernehmen. Hierbei spielte die radikale Ideologie von Hamas bereits eine wichtige Rolle. Als konservativ-muslimische Bewegung ist Hamas kompromisslos anti-israelisch, weil sie die Gründung Israels als Provokation des Westens gegenüber der islamischen Welt versteht und diese Schmach wieder wettmachen will. Hamas hat sich die Zerstörung Israels zum Ziel gesetzt. Wenn sie von Widerstand spricht, dann nicht allein von Widerstand in den seit 1967 besetzten Gebieten, sondern auch in Israel selbst, das Hamas folgerichtig ebenso als besetztes Gebiet betrachtet und behandelt. An dieser Ideologie hat sich bis heute offiziell nichts geändert, wie der Spitzenkandidat der Hamas im Gazastreifen Ismail Haniyeh deutlich machte. Was mit den Waffen der Hamas geschieht, hängt von der zionistischen Besatzung ab. Solange die Besatzung existiert, haben wir das Recht zu kämpfen. Als Israel und die noch im Exil residierende PLO Yasser Arafats 1993 in Norwegen das Oslo-Abkommen aushandelten, verurteilte Hamas diese Politik als Verzicht auf die nationalen Interessen der Palästinenser. Hamas war 1996 auch nicht bereit, bei den durch Oslo ermöglichten ersten Parlamentswahlen als politische Kraft anzutreten. Stattdessen verlegte sich Hamas zusammen mit der noch radikaleren Gruppe Islamischer Dschihad darauf, schwere Terroranschläge in Israel zu verüben, besonders in der Zeit des Interregnums nach der Ermordung des israelischen Premiers Yitzhak Rabin im Herbst 1995 und den Wahlen im Frühjahr 1996. Diese Terroranschläge trugen maßgeblich mit dazu bei, dass Benjamin Netanyahu vom Likud-Block und nicht Shimon Peres von der Labour-Partei gewählt wurde. Netanyahu, wie Hamas ein Gegner von Oslo, brachte in der Folge die Friedensbemühungen zu einem fast völligen Stillstand. Von diesem Rückschlag hat sich der Friedensprozess bis heute nicht erholt. Im Gegenteil, es wurde nur noch schlimmer. Die Anschläge brachten Netanyahu an die Macht, weil sie vielen Israelis den wahren Charakter der Palästinenser zu offenbaren schienen. Die harte Politik Netanyahus schien umgekehrt wieder den Zweiflern unter den Palästinensern recht zu geben, weil sie hierin das wahre Gesicht Israels zu sehen glaubten. Die dadurch erstarkte neue Attraktivität der Hamas mag später auch ein Ansporn für Yasser Arafat gewesen sein, seinen Forderungen gegenüber Israel mit Gewalt etwas Nachdruck zu verleihen. Er wollte auch nicht ganz als Versager gegenüber den Radikalen von Hamas dastehen. Denn angesichts des Scheiterns von Oslo hatte er seinem Volk ja kaum noch Vorteile seines politischen Weges aufzuzeigen. Er wollte also verlorene Popularität wiedergewinnen. Ein verhängnisvoller Ansatz, denn immer mehr entglitt Arafat die Kontrolle über die Radikalen, was dann wieder israelische Hardliner nutzten. Je radikaler Arafat wurde, desto mehr entmachteten sie ihn und umso stärker wurden die noch radikaleren Gruppen. Zuletzt war es ein offenes Geheimnis, dass der Gazastreifen zur Hochburg von Hamas geworden war. Diese Entwicklung setzte sich auch nach Arafats Tod fort. Israel und die Palästinenser waren längst in die zweite Intifada verstrickt. Der israelische Regierungschef Ariel Sharon hatte die palästinensischen Gebiete mit einem Krieg überzogen, den diese noch nie erlebt hatten. Ein Krieg, unter dessen Folgen die mit großzügiger ausländischer Hilfe entstandene palästinensische Autonomieverwaltung fast zerstört wurde und in dem sich die Fronten immer weiter verhärteten. Immer wieder gab es Versuche, den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern wieder aufzunehmen. Aber die israelische Seite setzte Fakten. Sharon war längst entschlossen, die Region nach seinem eigenen Konzept neu zu gestalten und nach dem einseitigen Rückzug aus Gaza bald auch in der Westbank die künftigen Grenzen zu ziehen, ohne dabei Rücksprache mit den Palästinensern zu halten. Mit dem Arafat-Nachfolger Mahmoud Abbas und dessen Fatah kamen deswegen keine Verhandlungen zustande. Mit der Hamas lehnt Israel jeden Kontakt mit dem Argument ab, mit Terroristen spreche man nicht. Und von Seiten der Hamas gab es auch keine Ansätze zur Verständigung, zumal Israel inzwischen fast die gesamte Führung der Hamas, ihnen voran ihren Gründer Scheich Ahmed Yassin, ermordet hatte und die Organisation dazu übergegangen war, sich von einer kollektiven Führung im Untergrund leiten zu lassen. Trotz dieser Entwicklungen forderte Israel immer wieder von Arafat-Nachfolger Mahmoud Abbas ein energisches Durchgreifen gegen Hamas. Gleichzeitig beschnitt es aber auch immer wieder dessen Macht. Unabhängig davon gewann die Hamas unter den Palästinensern an Attraktivität, weil die PLO und hier besonders die Fatah immer mehr in Korruption und Vetternwirtschaft verwickelt war und sich als politische Kraft von gestern erwies. Selbst in den eigenen Reihen der Fatah rumorte es. Es kam zu Spaltungserscheinungen, die nur in letzter Minute durch meist faule Kompromisse verhindert werden konnten. Aber es wurde immer deutlicher, dass die alte Führung abgewirtschaftet hatte und eine neue bei der Fatah nicht in Sicht war. Nur einer blieb davon ausgenommen, der 47-jährige Generalsekretär der Fatah, Marwan Barghouti, der sich jetzt auch aktiv in den Wahlkampf einschaltete. Aber er hat dennoch keine reale Chance, in absehbarer Zeit als neuer Führer anzutreten. Barghouti ist von Israel zu 5-mal lebenslänglich plus 40 Jahre Haft verurteilt und führte seinen Wahlkampf aus dem israelischen Gefängnis heraus. Hamas wiederum hat nicht nur den Ruf des energischen Gegners der israelischen Besatzung, sondern profitiert von ihrem guten Ruf im lokalen Bereich. Dieser Ruf beruht auf ihrem starken sozialen Engagement. Dieser innenpolitisch sauberen Weste steht freilich immer noch die politisch-ideologische Seite von Hamas entgegen. Die Bewegung ist bisher nicht abgerückt von ihrer kompromisslosen Ablehnung Israels. Sie unterhält unter anderem auch enge Kontakte zu anderen kompromisslosen Gegnern Israels. Der in Damaskus ansässige Führer der Exil-Hamas, Khaled Mashal, vor Jahren selbst beinahe Opfer eines israelischen Mordanschlages, besuchte kürzlich in Teheran Präsident Ahmadinejad, um ihm für seine anti-israelische Rhetorik zu danken. Mashal traf sich wenig später erneut mit dem Iraner während dessen Besuch in Damaskus. Wenn Hamas nun aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse im Legislativrat die Regierung bildet, dann wirft das einen großen Schatten auf die Zukunft. Vor den Wahlen hatte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas noch wissen lassen, dass er sich durchaus eine Koalition mit Hamas vorstellen könne. Aber er nannte als Voraussetzung, dass die Hamas seinen politischen Kurs akzeptiere. Und der heiße unverändert Verhandlungen und Frieden mit Israel. Daraus dürfte nun nichts werden, denn Hamas wird kaum in ihrer Regierungserklärung von der bisherigen Haltung gegenüber Israel abweichen. Der Traum von Mahmoud Abbas, Hamas durch Einbindung in seine Regierung zu mäßigen, scheint ausgeträumt. Wenn die bisherige Hamas-Haltung zum Leitfaden der neuen Regierung wird, dann kann man die Friedensbemühungen noch mehr als bisher schon begraben. In Israel wird Ende März ein neues Parlament gewählt. Entgegen aller bisherigen Prognosen könnte dann der rechte Likud unter dem ehemaligen Premier Benjamin Netanyahu neue Chancen haben, an die Macht zu kommen. Bisher sagten die Demoskopen der neuen Sharon-Partei Kadima den Sieg voraus, auch unter Sharon-Nachfolger Olmert. Wenn Hamas aber mit seiner alten Ideologie die Politik der neuen palästinensischen Regierung bestimmt, dann werden viele Israelis aus Frust und Furcht vielleicht doch wieder zum Likud und Netanyahu wechseln. In der Hoffnung auf eine härtere politische Haltung gegenüber den Palästinensern. Denn die bisherige Politik der Regierung Sharon habe zum Wahlsieg der Hamas beigetragen, sagt Yuval Steinitz, Abgeordneter des Likud. Wir haben Wahlen zugelassen, an denen eine Terrororganisation teilnimmt, die zu unserer Vernichtung aufruft. Vielleicht aus der Hoffnung heraus, dass sie gemäßigter wird. Wir haben einen riesen Fehler gemacht. Mit unseren eigenen Händen haben wir ein Hamastan geschaffen, nicht nur im Gazastreifen, sondern künftig auch am Sitz des palästinensischen Parlaments. Aber nicht nur in Israel wird der Wechsel bei den Palästinensern zumindest mittelfristig erhebliche Kopfschmerzen bereiten. Nicht nur Israel, sondern auch die USA und die Europäer haben Hamas bisher als Terrororganisation eingestuft und verboten. Sie alle werden nun ihr Problem haben, ob und wie sie mit Hamas an der Spitze einer neuen Regierung umgehen können und sollen. Hamas als alleinige oder aber führende Regierungspartei, das ist ja doch etwas anderes, als was man sich in Washington und Brüssel vor den Wahlen vorgestellt hatte. Die USA ließen wissen, man werde natürlich nicht mit einer Terrororganisation sprechen und Kontakte unterhalten, aber man könne ja vielleicht nach dem libanesischen Vorbild vorgehen. Washington unterhält durchaus Kontakte mit der libanesischen Regierung, obwohl diese auch Minister der Hisbollah, Partei Gottes, hat, einer islamistischen Bewegung, die ebenso wie Hamas in den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Und die Europäer werden es nicht leichter haben. Die EU ist der größte Geldgeber für die Palästinenser. Auch in der EU ist Hamas seit 2003 als Terrororganisation eingestuft. In Israel setzen jetzt politische Kreise darauf, dass Brüssel seine Kontakte zur neuen palästinensischen Regierung einfriert. Shimon Peres spekuliert sogar schon darauf, dass den Palästinensern dadurch die Daumenschrauben angesetzt werden. Aber Tausende von Angestellten und Beamten der Autonomiebehörden würden aus europäischer Schatulle bezahlt und in den Palästinensergebieten würde, bei einer Einstellung dieser Zahlungen, der akute Notstand ausbrechen. Die europäische Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner bekräftigte aber vor dem Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments, die EU sei weiterhin zur Zusammenarbeit bereit, wenn auch nur unter gewissen Voraussetzungen. Das Wichtigste ist, dass wir vorhaben, mit jeder Regierung dann zusammenzuarbeiten, wenn diese Regierung bereit ist, mit friedlichen Mitteln den Frieden weiterhin zu verfolgen und wenn diese Regierung die zwei Abkommen, die wir haben, auch wirklich einhält. Auf den ersten Blick erweckt man hiermit den Eindruck von Kontinuität. Beim genaueren Betrachten aber würde genau dies auf Hamas unter den bisherigen Bedingungen natürlich nicht zutreffen. Eine Einstellung der Kontakte und vor allem der Hilfe aus Europa aber würde die Lage in den Palästinensergebieten erheblich verschärfen und, die Vergangenheit hat dies oft genug gezeigt, nur wieder radikalen Vorschub leisten. Daran kann selbst Hamas nicht gelegen sein. Erste Stimmen scheinen dies zu bestätigen, wenn diese von der Möglichkeit einer Koalition der nationalen Einheit mit Fatah sprechen. Angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse gibt es keinen zwingenden Grund für solch eine Koalition. Es sei denn, Hamas hat verstanden, dass sie der palästinensischen Idee unter den jetzigen Umständen durch einen Alleingang einen Bärendienst erweisen würde. Erst die nächsten Tage und Wochen werden zeigen können, wie die Palästinenser und wie Hamas sich aus dieser vertrackten Situation retten können. Die gerade abgewählten Fatah-Politiker wären merkwürdige Helfer in der Not. Da sollte Hamas eher schon selbst noch einen Schritt weiter gehen. Nachdem sie sich zur Teilnahme an den Wahlen und zur Übernahme politischer Verantwortung bereit erklärt hat, wäre es wohl folgerichtig, wenn man aus dieser Verantwortung heraus Friedensverhandlungen anbietet oder fordert und die radikale Ideologie der Vergangenheit über Bord wirft. Aus einer bisherigen Terrororganisation könnte dann durchaus noch eine auch für Außenstehende akzeptable politische Kraft werden, wie dies in anderen Krisengebieten der Welt ja auch schon wiederholt vorexerziert wurde.